Laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Saram Ilbo verlangten die Auslandskoreaner, die am internationalen Seminar für friedliche Vereinigung teilnahmen, am 17. Juni auf einer Kundgebung vor der USA-Botschaft in Seoul den Abschluss des Friedensabkommens, den Abzug der US-Truppen und die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni. Auf der Kundgebung betonten die Redner durch das Seminar, das vom 14. bis 17. Juni in Seoul stattgefunden habe, sei es geklärt worden, dass Korea wegen der USA geteilt worden sei und dass der Grund dafür, dass mehr als 70 Jahre lang auf der Koreanischen Halbinsel die Teilung, die feindseligen Beziehungen und die Kriegsgefahr verdauen, in ihrer Wirtschaftsstrategie liege. Um der Teilung der Koreanischen Insel ein Ende zu setzen und den Frieden zu erhalten, sollen die USA für den Abschluss eines Friedensabkommens eintreten. Auf der Kundgebung wurde eine Erklärung verlesen.